Kapitel 9. Asiasport Frische, guten Tag. Guten Tag. Mein Name ist Mercedes Panadero. Würden Sie mich bitte mit der Buchhaltung verbinden? Einen Augenblick bitte. Michaela Heller? Guten Tag. Mercedes Panadero von Aventura Sportartikel in Sevilla. Ich rufe Sie an wegen Ihrer Rechnung. Irgendwas stimmt damit nicht. Wirklich? Da sehe ich gleich mal nach. Sagen Sie mir bitte Ihre Kundennummer. Ja, das ist die EA 23 34 56. Und die Rechnungsnummer? 12-65 95 42. Hier ist es schon. 150 Paar Handschuhe, 300 Handbälle, 200 Basketbälle. Das mit den Handbällen und Basketbällen stimmt. Aber die Handschuhe, die haben wir nicht bestellt und auch nicht bekommen. Das ist aber komisch. Hier steht 150 Paar Fitnesshandschuhe, Bestellnummer 1077, Farbe Schwarz-Pink-Violett. Ja genau, da gab es ein kleines Problem. Wir hatten erst Handschuhe bestellt, dann war es aber die falsche Farbe. Und dann haben wir gesehen, dass wir doch noch ziemlich viel auf Lager hatten. Das war unser Fehler. Aha. Ja, und dann habe ich die Bestellung der Handschuhe storniert. Und zwar am 20.11. Herr Möllemann hat mir das noch am selben Tag bestätigt. Er hat dazu geschrieben, dass das in Ordnung geht. Das war alles am 20. November. Tja, vielleicht ist die Stornierung nicht rechtzeitig zu uns in die Buchhaltung gekommen. Hm. Augenblick, ich sehe mal bei den Lieferscheinen nach. Hier, 300 Handbälle, 200 Basket. Stimmt, von Handschuhen steht hier nichts. Ach, und da ist ja auch die Kopie von Herrn Möllemann. Also da sind die Unterlagen erst zu uns gekommen, als die Rechnung schon draußen war. Das tut mir leid. Das macht nichts. Es war ja auch ein bisschen kompliziert mit unserer Bestellung, den Farben und so weiter. Was soll ich denn jetzt machen? Soll ich den Betrag für die Handschuhe einfach abziehen und den Rest überweisen? Nein, das brauchen Sie nicht. Es ist am besten, ich storniere ganz einfach die Rechnung und schicke Ihnen eine neue, ohne die Handschuhe, damit es nicht nochmal schief geht. Das ist sicher die beste Lösung. Gut, dann verbleiben wir so. Eine neue Rechnung ohne die Handschuhe. Ich schicke sie heute noch raus. Die haben Sie dann in den nächsten Tagen. Und die alte werfen Sie einfach in den Papierkorb. Alles klar. Dann vielen Dank für Ihre Mühe. Gern geschehen. Auf Wiederhören. Wiederhören.